Good morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. We are back. Wir sind zurück. We are having a new series. Wir haben eine neue Serie. A series that's very timely. Eine Serie, die sehr aktuell ist. Which is called How to Transition Successfully. Sie heißt Veränderungen erfolgreich meistern. My friend, constant changes are here to stay. Mein Freund, konstante Veränderungen sind das einzige Konstante. We need to be aware of this truth. Wir müssen uns dieser Wahrheit bewusst sein. You know, usually people don't like change. In der Regel mögen Menschen keine Veränderung. Because people like stability, they like security, they like routine. Menschen lieben Stabilität, sie lieben Sicherheit und Routine. And transition always has to do with change. Wechsel hat immer mit Veränderung zu tun. And change has to do with instability. Veränderung hat mit Instabilität zu tun. Because you're pulled out of one stable place and you moved into another place and you don't know yet what it's going to be like. Weil du aus einem stabilen Ort herausgerissen wirst und woanders hinkommst und du noch nicht weißt, wie es sein wird. But if you think about what happened in the world in the last year and a half, wenn du darüber nachdenkst, was in der Welt während der letzten 1,5 Jahre geschah, everything has changed. Alles hat sich verändert. There are people who have understood this. Es gibt Menschen, die das verstanden haben. And they actually made change something positive for them. Und sie machten diese Veränderung zu etwas Positivem für sich. There were others who were completely shaken in this change. Es gab andere, die durch diese Veränderung komplett geschüttelt wurden. Listen to this. Hör das an. I was just talking to a friend last week. Letzte Woche sprach ich mit einem Freund. And they have been in the same business for 43 years. Sie waren die letzten 43 Jahre im selben Unternehmen. They built up a net of 17 stores. Sie bauten eine Kette von 17 Geschäften auf. They have 550 employees. Sie haben 550 Angestellte. And here is what he said to me. Er sagte Folgendes zu mir. He said to me, to recover from this one year of pandemic, it will take us at least 5 years. Um sich von dieser einjährigen Pandemie zu erholen, brauchen wir mindestens 5 Jahre. But you know, I talked to him. Ich habe mit ihm gesprochen. And there are people who had the same kind of size of businesses who never recovered. They are finished. Es gibt Menschen, die Unternehmen mit derselben Größe haben, die sich nie erholen. Sie sind bankrott. Even though it cost him 5 years of financial difficulty, obwohl es ihm 5 Jahre mit finanziellen Schwierigkeiten kostet, he did all the calculation, they're gonna recover. Macht er die gesamte Kalkulation. Sie werden sich erholen. Do you know, as I talked to him, do you know what I discovered? Als ich mit ihm sprach, weißt du, was ich entdeckte? At the very beginning of this mess, he quickly realized, we have to transition quickly. Ganz am Anfang dieses ganzen Durcheinanders hat er sofort verstanden, wir müssen uns sehr schnell verändern. Everything in the business has to change. Alles in diesem Geschäft muss sich verändern. You see, if you are not willing to transition well, you will suffer terribly. Wenn du nicht bereit bist, dich gut zu verändern, wirst du schrecklich leiden. There is no security in this world except for Jesus. We know that. Es gibt in dieser Welt keine Sicherheit außer Jesus, und das wissen wir. People who are so narrow-minded that they fight change and transition will lose in life. Menschen, die so engstirnig sind und Veränderungen und Übergänge bekämpfen, werden im Leben verlieren. We saw that even Jesus taught us and showed us this problem. Wir haben this secret. Wir haben gesehen, dass sogar Jesus uns dieses Geheimnis zeigte. You know, when they were chased out of one town, Jesus just said, go to the next. Wenn sie aus einer Stadt hinausgeworfen wurden, hat Jesus einfach gesagt, geht in die nächste. Jesus simply used every circumstance. Jesus hat einfach jeden Umstand genutzt. And there has to be a heart attitude that is always open to change. Und da muss eine Herzenshaltung sein, die immer offen für Veränderung ist. That is willing to learn how to transition well. Und bereit ist zu lernen, sich erfolgreich zu verändern. I'm going to give you some keys that the Lord gave me one day. Ich gebe dir ein paar Schlüssel, die der Herr mir eines Tages gab. About how to transition very well. Wie man Veränderungen erfolgreich meistert. It was very interesting, actually. Es war tatsächlich sehr interessant. I was riding my bike. Ich fuhr gerade mit meinem Fahrrad. And while I was riding my bike, just praising Jesus, because that's the best place to praise Jesus. Und während ich so fuhr und Jesus lobte, weil das der beste Ort ist, Jesus zu preisen, suddenly the Holy Spirit gave me this download. Da bekam ich plötzlich vom Heiligen Geist diesen Download. And he began to speak to me about how to learn this secret of transition well. Er begann mit mir darüber zu sprechen, wie man das Geheimnis der erfolgreichen Veränderung gut lernt. In my life there have been many transitions. In meinem Leben hat es viele Veränderungen gegeben. I moved from one city to another several times. Ich zog mehrmals von einer Stadt in die andere. I've lived in different nations. Ich lebte in verschiedenen Nationen. I've lived in three different continents. Ich lebte auf drei verschiedenen Kontinenten. And with the things we are doing with Brazilian Kids Care, the School of the Prophetic and Supernatural. Und mit den Dingen, die wir so machen, wie Brazilian Kids Care, die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. With the social media. Mit den sozialen Netzwerken. We have adopted an attitude of always being willing to transition and change. Haben wir eine Haltung eingenommen, immer bereit für Übergänge und Veränderungen zu sein. Look. Schau. The whole life really is a transition. Das ganze Leben ist Veränderung. You transition from your mother's womb into the world. Du gehst vom Mutterleib in die Welt über. Then you transition from babyhood into childhood. Dann gehst du vom Babyalter zur Kindheit über. Then you transition into youth. Dann gehst du zum Jugendalter über. Then into adulthood. Dann zum Erwachsenenstadium. Then usually into marriage. Dann in der Regel in die Ehe. Into the job world. In die Arbeitswelt. And then you transition eventually out of life on this earth into heaven. Und dann gehst du eventuell aus diesem Leben auf der Erde über in den Himmel. So life is transition. Das Leben ist Veränderung. But apart from this natural transition, aber neben diese natürlichen Veränderungen, there are sudden transitions that are thrown upon us. Gibt es Veränderungen, in die wir einfach hineingeworfen werden. And these are the difficult ones because many times we are unprepared for them. Und das sind die schwierigen, weil wir oft darauf nicht vorbereitet sind. We have to be prepared. Wir müssen vorbereitet sein. So I will teach you in this series. Ich lehre dir in dieser Serie. How to transition well. Wie du Veränderungen erfolgreich meisterst. I'll see you tomorrow. Sehe dich morgen.